Incógnitos. Geht das nicht. Ohne dich geht auch nicht. Ich kann nicht mit dir und nicht ohne dich. Ich kann nicht mit dir und nicht ohne dich. Bitte geht das nicht, geht das nicht. Ich kann nicht mit dir und nicht ohne dich. Ohne dich geht auch nicht. Bitte geht das nicht, geht das nicht. Ich kann nicht mit dir und nicht ohne dich. Ohne dich geht auch nicht. Du zerreißt meine Gefühle wie ein welches Blatt im Wind. Und trotzdem möchte ich, dass wir Freunde sind. Mit dir geht das nicht.